Kundgabe 716. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.12.1938. Durchwanderung jeder Form nötig. Mikrokosmos. Es wenden sich die jenseitigen Freunde dir voller Liebe zu, um zu erfüllen dein Begehren. Und so empfange. Die Welt hat als solche nur einen Zweck. Die vielen Lebewesen, die Träger sind geistiger Potenzen, zur Höherentwicklung zu führen, die nur in solcher Umgebung vor sich gehen kann, wo sich Widerstände aller Art ergeben. Und diese bietet die Welt zu Genüge. Es sei dies auf der Erde oder in den vielen anderen Himmelskörpern. Überall erwachsen dem Lebewesen ungeahnte Schwierigkeiten, zu deren Überwindung alle Energie aufgebracht werden muss. In jedem Lebewesen aber ist solche Energie vorhanden durch die Kraftzufuhr, die ein jedes Lebewesen erhält, um überhaupt zu bestehen als solches. Die weitere Entwicklung hängt sonach immer davon ab, inwieweit diese dem Lebewesen innewohnende Kraft genützt wird. Das heißt, je eher die Tätigkeit erfüllt ist, die dem Lebewesen obliegt, desto eher wird die geistige Intelligenz von der sie umhüllenden Form frei und kann das folgende Stadium der Entwicklung beginnen. Es ist nun die Frage möglich, in welcher Form den Lebewesen die rascheste Höherentwicklung gewährleistet wird. Und es kann diese Frage nur immer beantwortet werden, dass jegliche Form zu durchwandern unerlässlich ist und nur dort eine Grenze gesetzt werden kann, wo die Vereinigung unzähliger Seelenpartikelchen bereits ein Ganzes ergibt, wo also alle Seelensubstanzen vorhanden sind, um die letzte Verkörperung, die Form des Menschen, zu beleben. Die feinste Regung im Menschen, das zarteste Empfinden, beruht nur in der auf alle Feinheiten abgestimmten Seele, die wiederum sich zusammengesetzt hat aus den allerfeinsten Seelenpartikelchen, welche im Aufbau des Ganzen von wichtigster Notwendigkeit sind, denn sie gewährleisten der nun gebildeten Seele das allerfeinste Empfinden und Wahrnehmungsvermögen wieder für die kleinsten Schöpfungswunder göttlicher Liebe. Wo jene feinsten Bestandteile der Seele nicht vorhanden wären, dort würde dem Menschen völlig der Sinn fehlen für entstandene und noch entstehende Wunderwerke. Er würde einfach das nicht erschauen können, was in ihm selbst nicht schon lebendig wäre. Er muss alles, was die Schöpfung birgt, im winzigsten Bestandteil in sich haben. Respektive, jegliche Substanz muss in seiner Seele vorhanden sein. Dann erst kann er dies auch außerhalb seiner selbst wahrnehmen. Diese Belehrung lässt wiederum die Frage offen, welcher Art nun wohl die Bestandteile der kleinen Lebewesen sind. Und es ist dies leicht zu erklären, dass diese wieder alle Substanzen der noch kleineren Lebewesen in sich tragen, dementsprechend aber nur rein instinktmäßig alles das verspüren, was in der Entwicklung schon weiter vorgeschritten ist. Jedoch das wiederum beherrschen, was substanzlich in diesen Lebewesen schon vorhanden ist. Das Wissen um solche in der Schöpfungslehre wichtigen Kenntnisse ist für den Menschen von größtem Vorteil, lernt er doch dadurch erst das Wesen des Menschen in aller Vielgestaltigkeit kennen. Er kann sozusagen an dieser Tatsache ermessen, dass der Mensch eben die Krone göttlicher Schöpfung ist, dass er in sich, das heißt seine Seele, so überaus fein konstruiert ist, dass ein solches Kunstwerk unmöglich nur für die Dauer eines Erdenlebens von einem so weisen Schöpfer geschaffen worden ist. Denn alles, was er in der Natur betrachtet, sei es im Stein, Pflanzen oder Tierleben, ist in Atomen in ihm vorhanden. Es birgt der Mensch das gesamte Schöpfungswerk in allerfeinster Verkleinerung in sich. Er muss also in sich gleichfalls die Widerstände überwinden, die von außen durch die Welt an den Menschen herantreten. Was so zu verstehen ist, dass unzählige Gefahren von außen den Menschen zu größter Widerstandskraft anregen. Ebenso aber auch die geistige Atmosphäre durch dauernde Widerstände der in ständigem Kampf liegenden verschiedenen Seelensubstanzen angeregt wird und eben nur so sich kräftigen und die Seele höheren lichten Wahrheiten zugänglich gemacht werden kann. So wie ein jedes, auch das kleinste Lebewesen eine bestimmte Tätigkeit auszuführen hat. So auch der Mensch als Träger aller dieser Wesenheiten. Und diese besteht in erster Linie in der Vergeistigung derjenigen seelischen Substanzen, die noch in argem Widerspruch stehen zu ihrer eigentlichen Aufgabe, die noch immer lieber der irdischen Tätigkeit nachkommen möchten, die ihnen eigen ist durch ihre ihnen einstmals obliegende Erdenaufgabe in früherer Form. Und es hat darum der Mensch gegen so viele Schwächen, Fehler und Untugenden anzukämpfen, weil immer wieder die Eigenart der in der Seele gebundenen Substanzen zum Durchbruch kommt und das Fleisch, die irdische Umhüllung, zur Willfährigkeit zwingen möchte, wogegen im Erdenleben äußerster Widerstand geleistet werden soll. Nur so ist es verständlich, welch außerordentliche Verantwortung der Mensch im Erdenleben trägt und wie das Ringen ein ständiges sein muss, um wirklich, vergeistigt, am Ende der Tage als Sieger über alle Gefahren triumphieren zu können und jeglicher Versuchung widerstanden zu haben. Denn wie oft ist der Geist wohlwillig, aber das Fleisch schwach. Amen.